Montenegro, meine Damen und Herren, ist nicht das kleinste Land der Welt. Es gibt noch kleinere. Liechtenstein zum Beispiel oder Monaco oder Andorra. Aber wenn Montenegro auch nicht groß ist, hat es doch einiges zu bieten. Ein weltbekanntes Insektenpulver, eine Haupt- und Residenzstadt mit sage und schreibe 3000 Einwohnern, viele Ziegen, ein paar Bären und Räuber. Speziell von denen kann ich Ihnen ein Lied singen, meine Damen und Herren. Und damit fange ich jetzt an. Es war am 16. August des Jahres 1904, an einem heißen Sommermorgen. Eine große schwarze Kutsche quälte sich, die Serpentinen, über der dalmatinischen Stadt Cattaro hoch. Hinten hing ein Schild Thomas Cook und Söhne. Tagesausflug in die wildromantische Bergwelt Montenegros. Vorn auf dem Bock hockten Kutscher und Führer und innen stöhnte eine achtköpfige Reisegesellschaft. Oh, Balthasar, es ist so heiß. Wünschest du ein Taschentuch, teuerste Sudarium Sudarii Neutrum? Meine Gattin ist blutarm. Also wissen Sie, Dr. Ulrich, man braucht nicht blutarm zu sein, um bei dieser Hitze umzukommen. Sehen Sie mich an, ich habe eher zu viel Blut. Was, Franco? Sie sind Parisien. Und ich schwitze wie, verzeihen Sie, wie ein Schwein. Sus, sus, femininum. Wie es hier riecht, Balthasar. Ihr Musterkoffer, Grimoire. Monsieur Hedge, je vous en prie. Die edelsten Duftkompositionen aus Paris. Nix da, von draußen stinkt es eine. Na, was wollen's? Montenegro. Tschuschen. Schau's draußen Fenster. Trostlos. Berge, nix wie Berge. Ka Fabrik, ka Kaserne, ka Kultur. Die schiere Wildnis. Na, wird halt Zeit, dass wir Österreicher auch hier ein bisschen einen Fortschritt bringen, nicht wahr, Herr Professor? Bitte, Herr von Tafelspitz, als amerikanischer Bürger fühle ich mich nicht berufen, zur nicht unumstrittenen Balkanpolitik Ihrer Regierung Stellung zu beziehen. Immer weiter, immer höher, immer tiefer ins Gebirge. Es war 12 Uhr mittags, als wir endlich hielten. Auf einer Felsplatte, hoch über Schluchten und Abgründen. Wir stiegen aus und unser Führer, ein munterer kleiner Grieche namens Dimitri, erklärte uns die Landschaft. Bitte sich umzuwenden, hochgeehrte Herren, hochgeschätzte Damen. Bitte zu beachten am Horizont tiefblauen Schimmer. Adriatisches Meer, hochgeehrte Herren, hochgeschätzte Damen. Und daran anliegend wunderschönes Land Dalmatien. Kehrt uns. Bitte nun Blick zu werfen auf rechte Seite, hochgeehrte Herren, hochgeschätzte Damen. In Ferne Sie sehen Bosnien und Herzegowina. Kehrt auch uns. Ein wenig weiter drehen, hochgeehrte Herren, hochgeschätzte Damen. Und was liegt vor edlen herrschaftlichen Füßen? Gewaltige schwarze Berge, in serbischer Sprache genannt Chernagora, auf Italienisch Montenegro. Das gehört Ihnen nicht, Herr von Tafelspitz. Noch nicht, mehr Frau Christian, noch nicht. Nun, hochgeehrte Herren, hochgeschätzte Damen, stehen sprachlos vor wunderbar schöner Landschaft, schöner als Maler kann malen, als fotografischer Künstler kann fotografieren. Oh, Balthasar, wie wonnig! Amönus, Amöna, Amönum. Der englische Schriftsteller Dr. Johnson hat mal gesagt, ohne ein gemütliches Gasthaus im Vordergrund ist die schönste Landschaft kein Pfifferling wert. Banause, Philister, Homo obtuso. Balthasar! Was ficht dich an, geliebtes Weib? Da, Balthasar, da steckt einer hinter dem Felsen. Bitte sich nicht unberuhigen, hochgeehrte Herren, hochgeschätzte Damen. Bitte zu besichtigen Bergbewohner, Montenegriner, Chernagorze, typisches Exemplar, romantisch wie Landschaft, malerisch in Pluderbeinkleid, goldbestickte Weste sowie Kappe. bitte ferner zu beachten, hierzulande üblichen Schmuck der Waffen. Zwei Revolver, Säbel, Dolch, Patronengurte. Bisschen viel für einen einzelnen Herrn. Sie haben aber auch immer was auszusetzen, Mr. Hatch. Ist doch sehr männlich, so eine Aufmachung. Balthasar, hier ist noch einer. Echo hier auch. Und vor uns. Und hinter uns. Und um uns herum. Sie kommen näher. Sollten wir nicht besser aufbrechen? Meine Gattin ist nämlich blutarm. Ach, was machen Sie sich nicht in die Hosen, Bullrich? Das hat sich Firma Cook für uns ausgedacht, als Überraschung. Was soll das werden, Dimitri? Volkstanz, lebende Bilder, Fruchtplakatsreden? Das ist Überfall. Verhalten Sie sich ruhig. Folgen Sie unsere Anordnungen. Leisten Sie keinen Widerstand. Jesus. Die sehen mir nicht aus wie Angestellte der Firma Cook. Und wie biedere Bergbauern auch nicht. Wohl kaum, mein lieber Hedge. Ohne Zweifel handelt es sich bei diesen martialischen Herrschaften um, wie der Dalmatiner sich ausdrückt, Morlaken oder auch Uskoken. In Griechenland heißen sie Kläften, in der Ukraine Heidamaken. Dakoids in Indien, Rugaruga in Ostafrika. Hierzulande pflegt man sie, sofern ich nicht irre, Rasbojniki und wohl auch Heiducken zu nennen. Ach ja, und was würde ein sprachlich nicht so gebildeter Zeitgenosse sagen, einer wie ich zum Beispiel? Nun, Wegelagerer vermutlich, Banditenräuber. Latrolatronis masculina. So ist es, ihr Herren. Räuber sind wir. Ehrsame Räuber, die im Schweiße ihres Angesichts ihrer Arbeit nachgehen, in aller Bescheidenheit. Oh Gott, Balthasar, Räuber. Wie fürchterlich. Na, typisch. Räuber auf offener Straße. Wirtschaft ist das hier. Was für ein Abenteuer. Leibhaftige Räuber. Bitte, meine Herren, bedienen Sie sich. Meine Börse, meine Ringe, mein Strumpfband. Später. Sie kommen alle mit. Wohin, Monsieur? In die Berge. Zu Fuß? Selbstverständlich zu Fuß. Auf herrschaftliche Kutschen sind unsere bescheidenen Pfade nicht eingerichtet. Aber meine Gattin ist blutarm. Und der Kutscher? Den brauchen wir nicht. Los! Ein bisschen munterer, wenn ich bitten darf. Wir haben einen langen Weg vor uns. Lang und heiß und mühsam, rauf und runter, durch Felsen und Geröll, über einen halsbrecherischen Klettersteig, auf dem sogar einer montenegrinischen Bergziege schlecht geworden wäre. Trotzdem kamen wir zügig voran, auch die blutarme Frau Bullrich. Dafür sorgte ab und zu ein Stoß mit dem Gewehrkolben. Nach Stunden, die Sonne fing schon an, hinter die hohen Gipfel im Westen zu rutschen, erreichten wir unser Ziel. Ein Mauerviereck, prekär, an eine steile Bergwand geklebt. Wir wurden über eine Zugbrücke getrieben, die man hinter uns hochzog, und blieben im Innenhof stehen, vor einem holzgeschnitzten Stuhl, auf dem ein hochgewachsener Greis saß, mit einem gewaltigen Walross-Schnauzbart. Er musterte uns scharf und hob die Hand. Hochverehrte Gäste, seien Sie gegrüßt. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich der Einladung gefolgt sind, die mein Sohn Goiko an der Spitze unserer Männer Ihnen überbracht hat. Und heiße Sie willkommen auf Burg Urosch, dem Stammsitz der ruhmreichen Sippe Wasojewitsch. Ich bin das Oberhaupt, der Poglavica, Drako Wasojewitsch. Und mit wem habe ich die Ehre? Sie dort, mein Sohn, treten Sie vor. Nennen Sie mir Ihren Namen. Grenouille. Jean-Baptiste Grenouille. Enchanté, Monsieur Grenouille. Aus Paris? Mais oui, Monsieur. Ah, Paris, die Hauptstadt der Welt. Was ist Ihre Profession, Monsieur Grenouille? Ich bin Geschäftsreisender, Monsieur, für unsere großen Parfümerien. Ihr, mein Musterkoffer. Gestatten Sie, dass ich Ihnen... beziehungsweise den reizenden Damen Ihres Hauses ein paar Proben... Eines nach dem anderen, Monsieur Grenouille. Haben Sie Geld? Ein paar Francs, Monsieur. Aha. Und zu Hause, Monsieur Grenouille, ein Sparstrumpf, ein Konto, Rentencoupons? Nichts von alledem, Monsieur. Leider. Leider. Sie sagen es, Monsieur Grenouille. Kümmere dich um ihn, Goiko. Ja, Vater. Hören Sie mal, was fällt Ihnen denn ein? Der arme Monsieur Grenouille, wo sind wir hier eigentlich? In Montenegro, Weib. Und in Montenegro haben Frauen im Rat zu schweigen. Was gehen mich Ihre hinterwäldlerischen Sitten an? Ich bin Engländerin, Rhoda Mayfair, weltberühmte Schriftstellerin, Verfasserin von Liebe in Fesseln, eine Insel für zwei, lebt wohl auf ewig, flammender Leidenschaft und so weiter, Millionen Auflagen, Übersetzungen in alle besseren Sprachen. Sie haben bestimmt schon was von mir gelesen. Das heißt, falls Sie lesen können, natürlich. Das Buch des Montenegriners ist ein Revolver. Sind Sie reich? Mrs. Mayfair? Miss Mayfair, bitte. Lassen Sie Ihre Flinte unten, Goiko, oder wie Sie heißen. Ich habe genug, ich kann zahlen. Und ich, Carissima? Für dich zahle ich auch, Franco. Das bin ich doch gewohnt. Stell dich vor. Sì, Carissima. Franco Peroni, Italiano. Mein Sekretär und, wie ich immer sage, Knabe für alles. In Ordnung. Jetzt Sie. Ja, Sie meine ich. Mit dem Kneifer. Statum. Exemplo. Domine Reverendissimi. Bullrich. Balthasar Bullrich. Doktor Philosophie aus Hannover im Deutschen Reich. Oberstudienrat klassische Sprachen. Meine Gattin Bernhardine, sie ist blutarm. Oberstudienrat. Eine Person von Gewicht, wie es scheint. Auch von Vermögen. Nun, Domine Reverendissime, einerseits... andererseits ein wenig Geld, es ist vorhanden. Pecunia, pecunie, femininum. Oder auch Agentum, agenti, neutrum. Gut, mein Sohn, der Nächste. Ich nur Reiseführer, großmächtiger Gospodar. Bescheidener Name, Dimitri. Gusch, lass uns gütigst besseren Leuten den Vortritt. Alles dann. Nepomuk, Edler von Tafelspitz, habe die Ehre. Offizial im kaiserlich-königlichen Finanzministerium zu Wien, leidlich Vermögen. Sieh da, im Gegensatz zu unseren Fürsten, schätzen wir Wasojewitsch, die Österreicher. Und die letzten beiden Herren? Professor van Dusen. Hutchinson Hedge, Journalist beim Daily New Yorker, Amerikaner wie der Professor. So, ein Gelehrter und ein Zeitungsschreiber. Wahrlich keine fette Beute. Sie gehören dir, Goiko. Moment mal, alter Knabe. Sie haben ja keine Ahnung, wer vor Ihnen steht. Professor Dr. Dr. Dr. Augustus van Dusen, in aller Welt voll Ehrfurcht die Denkmaschine tituliert, hey, ist der bedeutendste Wissenschaftler, Erfinder und nebenbei Amateurkriminologe, den die Erde je gesehen hat. Seine zahllosen Patente haben ihn zum Krösus gemacht. Mein lieber Hedge, Sie übertreiben wieder mal. Klappern gehört zum Handwerk, Professor. Ich selbst, Hutchinson Jefferson Hedge, nenne einen Herrn Vater, mein eigen, welcher mehr Dollars besitzt, denn Dagobert Duck. Wer soll sein Rockefeller ganz Duck zu schweigen? Was? Und was Sie betrifft, alter Knabe, Sie können uns überhaupt nicht imponieren. Räuberhauptmann in Montenegro, was ist das schon? Da kennen wir ganz andere, der Professor und ich. Präsident Teddy Roosevelt, König Edward von England, Kaiser Wilhelm. Schweigen Sie. Nun denn. Als Lösegeld setze ich pro Person die Summe von 1.000 Maria-Theresien-Talern fest. Rund 1.060 Dollar. Auch Miss Mayfair und Frau Bullrich haben den vollen Betrag zu entrichten. Aber meine Gattin ist blutarm. Da in ihren Heimatländern die ausgefallene Ansicht vorzuherrschen scheint, eine Frau sei ebenso viel wert wie ein Mann. Ich werde einen Boten nach Katar entsenden, auf dass er sich bei ihren Konsulaten um das Geld bemühe. In 3 Tagen, am 19. August, wird er sich wieder auf Burg Urosch einstellen. Wenn nicht, übernimmt Goiko das weiter. Alles klar, alter Knabe. Und wenn er mit den Talern pünktlich anmarschiert? Werden Sie alle entlassen. Mit Dank und unseren besten Wünschen. Wirklich? Wer garantiert uns das? Wir sind Ehrenmänner. Mein Herr, ich gebe Ihnen mein Wort. Na, da bin ich aber beruhigt. Seien Sie in der Zwischenzeit unsere Gäste. Sie dürfen sich innerhalb der Burg frei bewegen. Kunststück bei hochgeleierter Zugbrücke. Sie können tun, was immer Sie wollen, mit zwei Ausnahmen. Mein Vorkoster ist gestern ein Opfer seines Berufes geworden. Ein Hammelknochen in der Luftröhre. Ihr für mich ansonsten wertloser Führer wird seine Stelle einnehmen und meine Speisen kosten, bevor ich sie selbst zu mir nehme. Eine hierzulande unumgängliche Vorsichtsmaßnahme. Pech für Dimitri. Und die zweite Ausnahme? Sie, Mr. Hatch, Sie sind ein sympathischer Mensch. Zurückhaltend, bescheiden. Gerade Sie, darauf lege ich Wert, sollen sich bei uns wie zu Hause fühlen. Deshalb werden Sie Gelegenheit erhalten, sich nützlich zu machen, in der Küche aushelfen, servieren, was so anfällt. Okay, wenn Sie mir den Lohn vom Lösegeld abziehen. Genug. Goiko. Ja, Vater. Führe unsere Gäste in ihre Quartiere. Die Quartiere bestanden aus ein paar kahlen Löchern, möbliert mit antiken Strohsäcken, an denen alles vermodert war, nur nicht die lieben Tierchen, die putzmunter darin herumhüpften und krabbelten. Waschen konnten wir uns an der sparsamen Pumpe im Hof. Und was die übrigen sanitären Einrichtungen betrifft, die übergehe ich wohl besser mit Schweigen. Kein Wunder, dass wir sogenannten Gäste uns am nächsten Morgen kaum von den Gastgebern unterschieden. Nur Tafelspitz, der edle Wiener, war sauber, glatt wie aus dem Ei gepellt. Naja, Adel verpflichtet. Die Räuber schlichen trübe durch die Gegend. Sie hatten nachts den Musterkoffer des seligen Monsieur Grenouille ausgetrunken. Und das war ihnen nicht gut bekommen. Auch Van Dusen wirkte finster, aus gutem Grund. Man hatte ihn bestohlen. Sehen Sie, mein lieber Hedge, meine schwarze Tasche. Ihr chemophysikalisches Miniaturlabor, meinen Sie, Professor? Eben dieses, mein lieber Hedge. Des Nachts, während ich schlief, wurde es gewaltsam geöffnet. Ach ja, und fehlt was? Wie es scheint, wurde lediglich ein Fläschchen mit HCl, Vulgusalzsäure, entwendet. So was. Die schlucken hier wohl alles. Um Gottes Willen, Hedge. Und sonst haben Sie keine Sorgen, Professor. Arbeiten Sie lieber einen Fluchtplan aus. Mein lieber Hedge, ich denke nicht daran. Einige Tage relativer Unbequemlichkeit, der Verlust einer nicht allzu großen Summe. Deshalb das Risiko einer gefahrvollen Flucht durchs Gebirge einzugehen, lohnt wahrlich nicht. Fassen Sie sich ein bisschen in Geduld. Los, los, Mr. Hatch, an die Arbeit. In die Küche, marsch! Und in der Küche wurde ich ganz schön in Atem gehalten. Erst ausfegen, dann Kartoffelschälen und schließlich Maisbrei rühren. Stundenlang. Eine verantwortungsvolle, wenn auch reichlich stumpfsinnige Tätigkeit. Führer Dimitri, der zwischen den Mahlzeiten frei hatte, leistete mir Gesellschaft. An einer etwas abseits gelegenen Feuerstelle stocherte er in einem Topf herum. Was brutzeln Sie denn da? Riecht ja seltsam. Sehen doch. Knochen von Schaf. Abgenagte Hammelknochen und Wasser? Was soll das werden, wenn es fertig ist? Sie nichts angehen, Mr. Hatch. Kümmern um eigene Angelegenheiten, bitteschön. Rühren fleißig Kuckurucks, sonst brennen an und Räuber böse. Auch gut. Ansonsten ereignete sich nichts an diesem Tag. Oder doch, beim gemeinsamen Abendessen hatte der edle Tafelspitz eine Ankündigung zu machen. Seien Sie ein bisschen still, ich bitteschön. Ruhe! Naja, verehrte Anwesende, Damen und Herren Räuber, so wie geschätzte Mitgefangene, wollte sagen, Gäste. Am morgigen Tag schreiben wir den 18. August. Und wie jeder brave Österreicher weiß, geruht sich am 18. August der holdselige Geburtstag seiner allergnädigsten kaiserlich-königlichen Majestät Franz Josef zu neuer Stadt zu finden. Hoch soll er leben! Ich bin kein Redner, verehrte Anwesende, doch es drängt mich zu konstatieren, dass ein solch ein glorreicher, patriotischer Feiertag gefeiert werden muss. Auch unter widrigen oder sagen wir ungewöhnlichen Umständen. Ich mach's kurz. Anlässlich des erhabenen Anlasses erlaube ich mir, alle verehrten Anwesenden zu einem Festmahl einzuladen. Morgen Abend soll hier aufgetischt werden, was Küche und Keller vermögen. Zu Ehren seiner Majestät. Na, für die Kosten aber kommen Sie auf, Herr von Tadelstück. Die Zeug alles. Die Getränke auch. Na, selbstverständlich. Da. Jetzt steckt er sich schon wieder eine Havanna an. Wen meinen Sie, mein lieber Hedge? Na, den Tafelspitz. Mhm. Das ist jetzt die fünfte. Ich habe mitgezählt. Und ich, arme Schwein, habe seit gestern nichts mehr zu rauchen. In der Tat, mein lieber Hedge. So hat unser erzwungener Aufenthalt in dieser Wildnis denn doch sein Gutes. Sie werden, wenn auch, wie ich zu befürchten, Anlass habe, lediglich für wenige Tage dem Laster des Nikotinkenusses entsagen. Am 18. August gegen 6 Uhr abends fing es an, das rauschende Festmahl für Kaiser Franz Josef. Und alle waren bester Stimmung. Alle. Bis auf Hutchinson Hedge, ihren ergebenen Diener. Und letzteres meine ich wortwörtlich. Vom frühen Morgen an hatte ich mir am Herd die Beine in den Bauch gestanden. Und jetzt musste ich sie mir wieder ablaufen. Schüsseln, Töpfe, Flaschen schleppen, vorlegen, eingießen, immer auf Trab. Auch der gute Dimitri machte übrigens keinen ganz glücklichen Eindruck. Er war im Dienst, stand hinter dem Stuhl des Häuptlings und sah ausgesprochen nervös aus. Wahrscheinlich hoffte er inständig, dass niemand auf die Idee kam, den Alten gerade jetzt zu vergiften. Wie gesagt, es war ein rauschendes Fest. Von Tafelspitz hielt eine Rede, alle schrien Hurra. Der Gusslar, der lokale Barde, griff in die Saiten, das heißt in die Saite. Denn das Traditionsinstrument dieser Landstriche, die Gusslar, hat nur eine. Der Gusslar besang endlos und steinerweichend die Heldentaten der edlen Räuber vom Stamme Vasojewitsch. Und es wurde gegessen. Der erste Gang. Saure Grappensuppe mit Kutell. Es wurde gegessen, aber nicht einfach drauf los, sondern nach strenger Etikette. Der Chef nahm seinen großen silbernen Löffel, tauchte ihn in seine Schüssel und reichte ihn gefüllt dem Vorkoster. Der steckte ihn in den Mund, schluckte, gab ihn zurück. Eine Minute gespanntes Warten, und wenn der Vorkoster dann noch am Leben war, fing der Chef an zu essen und gab so das Signal zum Beginn der allgemeinen Prippelei. Der zweite Gang. Hamel am Spieß gebraten. Hamel am Spieß? Mit Salz, Knoblauch, Zwiebeln und Fladenbrot. Nicht raffiniert, aber reichlich. Das konnte man auch vom dritten Gang sagen. Als Dessert gab es einheimischen Landwein, blutrot und essigsauer. Und oder Sliwowitz, ganz nach Wunsch. Und dabei, meine Damen und Herren, ist es dann passiert. Ich entkorkte eine Weinflasche, goss dem alten Drako Wasojewitsch ein. Der nahm einen großen Schluck, stellte das Glas ab. Plötzlich sprang er auf mit verzerrtem Gesicht, krampfte beide Hände um den Hals. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Vater! Ah! Vater! Vater, was hast du? Oh. Er ist tot. Tot! Oh, verdiefdet. Ja, ohne jeden Zweifel. Dann weiß ich, wer ihn auf dem Gewissen hat. Du! Du warst es! Ich? Ja, du! Hutchinson Hatsch aus Amerika! Das ist doch nicht Ihr Ernst. Ich mache ja jeden Blödsinn mit, aber so... Du hast den Korken aus der Flasche gezogen. Du hast den Wein eingeschenkt und dabei hast du das Gift hineingetan. Nur du konntest das tun. Aber warum sollte ich denn das... Du hast meinen Vater getötet. Unseren Häuptling. Du bist der Blutrache verfallen. Binde ihn. Du wirst deine Tat sinnen und diese Sinne wird schrecklich sein. Holt einen Pfahl! Spitzt ihn an! Wieso Pfahl? Weil wir dich fällen werden, du Hund. Und wie macht man das? Du wirst auf einen hohen, spitzen Pfahl gesetzt. Hier vor unser aller Augen. Und wir werden zuschauen, wie du schreist und dich windest, wenn die Spitze in dein Gedärm dringt, tiefer und tiefer. Hellen Qualen wirst du leiden. Sagen Sie mal... Wollen Sie sich wirklich so viele Mühe machen? Haltet ein, meine Kinder. Höret den Mann Gottes. Was willst du, Pappe? Mach es kurz. Seid ihr Türken? Seid ihr Heiden? Nein, das seid ihr nicht. Christen seid ihr. Und so handelt denn auch an diese Menschen, wie es Christen geziemt. Mit Sanftmut und Milde. Nicht fällen? Nein, mein Sohn, dies wäre unchristlich. Was sollen wir dann mit ihm machen? Schlag was vor, Poppe. Nun, mein Sohn, warum schneiden wir ihm nicht einfach den Kopf ab? So haben schon unsere frommen Vorväter Mord und Totschlag geahndet. Das ist viel zu leicht für den Kerl, Poppe. Nicht, wenn wir ein ganz besonders stumpfes Messer benutzen, mein Sohn. Professor, tun Sie doch was, helfen Sie mir. Meine Herren, leihen Sie mir für einen Augenblick Ihr Ohr. Bei allem Verständnis für Ihren berechtigten Unmut, zügeln Sie Ihren Übereifer. Begehen Sie keinen Fehler, den Sie später bereuen könnten. Was? Mr. Hedge, lassen Sie sich das von mir gesagt sein. Mr. Hedge ist nicht der Mörder. Sie können uns viel erzählen. Sie sind sein Freund. Zunächst einmal bin ich Professor Dr. Augustus von Dusen, Amateurkriminologe von nicht gewöhnlichem Ruf. Und als solcher versichere ich Ihnen, Mr. Hedge ist unschuldig. Hören Sie auf mich, meine Herren. Bei einem Gift, welchem Ihr dahingeschiedener Häuptling zum Opfer fiel, handelt es sich. Der typische Bittermandelgeruch an seinen Lippen beweist es um eine der Cyanverbindungen. Was? Cyanwasserstoff, besser bekannt als Blausäure. Oder um Kaliumcyanatum, kurz Cyankali. Beide gehören bekanntlich zu den rapiden, in Sekunden schnelle wirksam werdenden Giften. Natürlich, der Wein. Sie irren, mein Bester. Überzeugen Sie sich selbst. Weder die Flasche noch das Glas enthalten auch nur eine Spur von Cyan. Überzeugen? Ja, wie denn? Mittels Ihrer Nase, mein Bester, riechen Sie. Nein. Nein, keine bitteren Mandeln. Bitte. Das ist unmöglich, Professor. Sie sagen, das Gift wirkt sofort. Und wenn im Wein keins war, wie ist mein Vater dann vergiftet worden? Sicher, er hat vorher Grappensuppe gegessen und Hammelbraten. Aber das lag eine halbe Stunde oder noch länger zurück. Und dann wäre ja auch der Vorkoster draufgegangen. Die ganze Sache ist... Ein Rätsel, wollen Sie sagen, mein Bester. Ich stimme Ihnen zu. Ein nicht uninteressantes kleines Problem, eine kriminologische Herausforderung, der ich mich stellen werde. Ich übernehme den Fall. Für mich? Danke, Professor. Ich danke Ihnen. Ihretwegen, mein lieber Hedge. Ja. Ja, dies auch. Ja. Doch in erster Linie sehe ich mich motiviert durch die mysteriösen Umstände, die scheinbare Unvereinbarkeit der Fakten, die Aura des auf den ersten Blick Unmöglichen. Geben Sie mir Zeit bis morgen, mein Bester, und ich werde Ihnen den Täter präsentieren. Manchmal kann er recht innervierend sein, der Professor. Aber wie ich immer sage, besser ein innervierender Professor als ein angespitzter Pfahl. Goiko vertagte seine unfreundlichen Absichten. Er blieb jedoch misstrauisch, nicht nur mir gegenüber. Goiko sperrte uns acht Gäste alle zusammen in einen Kellerraum und stellte eine Wache vor die Tür. Da saßen wir nun und versuchten uns auf die Ereignisse der letzten Stunden einen Vers zu machen. Na, was sag ich? Kein Anstand, die Tschuschen. Ausgerechnet an Kaisers Geburtstag muss er sie umbringen lassen, der Frechling, der ausgeschamte. Herr Professor, sagen bitte, wer ist Mörder? Sicarius, Sicarii Masculine. Doch wohl eher Veneficus, Dr. Bullrich. Wir haben es mit einem Giftmischer zu tun, nicht mit einem Messerstecher. Regte, Herr Kollege. Oh, Balthasar, es ist ja alles so furchtbar. Beruhige dich, Teuerste. Sie wissen ja, meine Gattin ist blutarm. Also ich glaube, es war dieser Goiko. Der hat seinen Vater umgebracht. In der Tat, Miss Mayfair, von wannen wart Ihnen solche Weisheit? Machen Sie sich nur lustig, Professor. Ich weiß, was ich sage. Goiko hat ein Motiv. Causa causae femininum. Jetzt ist er nämlich Häuptling oder Poglavitzer, wie die hier sagen. Gut kombiniert, was? Brava, Carissima. Du bist der klug wie Signor Sherlock Holmes. Auch das noch. Kommen Sie, mein lieber Hedge. Der Professor winkte mich in eine Ecke und fing an, mich über Dimitri auszufragen, ob mir irgendetwas Ungewöhnliches an oder bei ihm aufgefallen sei. Vielleicht in der Küche. Und ich erzählte ihm, dass Dimitri gestern Hammelknochen ausgekocht hatte. Aha. Hochinteressant, mein lieber Hedge. Vor allem im Zusammenhang mit der aus meiner schwarzen Tasche entwendeten Salzsäure. Die Konturen des Falles beginnen sich zu klären. So? Na, mir soll alles recht sein. Wenn die Brüder mich nur nicht auf den Pfahl setzen oder mir den Kopf abschneiden. Seien Sie unbesorgt, mein lieber Hedge. Es ist spät. Begeben wir uns zu. Rotwein mit Sliwowitz ist ein ausgezeichnetes Schlafmittel. Von einer wunderbar duftenden Havanna. Plötzlich, gerade als ich anrauchen wollte, verwandelte sie sich in einen spitzen Holzpfahl. Ich schreckte hoch, riss die Augen auf, sah, dass es schon hell war und hörte, wie Frau Bullrich aus vollem Halse schrie. Da liegt der Balthasar auf seinem Strohsack. Und überall Blut. Sanguis, sanguinis, masculinum. Lass sehen, geliebtes Weib. In der Tat, Dimitri ist tot. Mortuus, mortua, mortuum. Kein Zweifel, Dr. Bullrich. Seine Kehle ist durchschnitten. Und da sein offenes Taschenmesser blutbefleckt neben seiner rechten Hand liegt, bedarf es keinerlei meisterdetektivischen Scharfsinnes, Selbstentleibung zu konstatieren. Mors voluntaria. Meinen Sie? Aus welchem Grunde sollte unser Führer sich töten? Der Grund zeigte sich, als wir die Taschen der Leiche durchsuchten. Ein kleines Stück weißer Substanz, das aussah wie das Ende einer Zuckerstange. Oder wie Kreide. Kreta, Kreta Femininum. Lassen Sie mich einmal kosten, Mr. Hatch. Um Gottes Willen, nicht in den Mund. Legen Sie das Stück ab, mein lieber Hatch. Und waschen Sie sich bei nächster Gelegenheit gründlichst die Hände. Ja, wie ich erwartet habe. Zyankali. Bekanntlich wird dies hochgiftige Salz in Form solcher Stangen gehandelt. Zyankali? Ja. Na, dann ist ja alles klar. Dimitri hat den alten Häuptling vergiftet. Nichte Golko Carissima. Und dann hat er gemerkt, dass Sie ihm auf die Schliche gekommen sind, Herr Kollege. Sie haben ja laut genug geredet gestern Abend. Und deshalb hat er sich eigenhändig entleibt. Aus Angst vor Blutrache. Quod erat demonstrando. Ja, hat denn nun wen umgebracht, Balthasar? Ich werde es dir später explizieren, Teuerste. Meine Gattin ist ja so blutarm. Auch ich, werte Dr. Bullrich, meine Herrschaften, bin mir des tatsächlichen Ablaufs der Geschehnisse nicht so sicher, wie Sie es zu sein scheinen. In einem Punkte kann ich Ihnen allerdings voll und ganz beipflichten. Dimitri, unser Führer, hat dem Oberhaupt der Sippe Vassojewitsch Zyankali appliziert. Ja, und das sagen Sie so leicht dahin, Professor? Warum nicht, Miss Mayfair? Sie haben doch die gleiche Behauptung aufgestellt. Na ja, wo er doch das Gift in der Tasche hatte. Aber sonst, wissen Sie denn, wie er den Alten vergiftet hat, Professor? Gewiss weiß ich das, Miss Mayfair. Ja, und? Wollen Sie es uns nicht verraten? Ach ja, bitte. Meine Herrschaften, angesichts Ihrer Inständigkeit erkläre ich mich gern bereit, Ihrem Ersuchen stattzugeben. Wie gern? Jedoch nicht an diesem tristen Orte. Professor van Dusens Aufklärungsvortrag erheischt einen anderen, einen würdigeren Rahmen. Wächter, rufen Sie mir Ihren Häuptling. Zehn Minuten später standen wir auf dem Hof. Alle. Auch der edle Tafelspitz, der sich aus dem Trubel um den toten Dimitri vornehm rausgehalten und derweil seelenruhig rasiert hatte. Vor einem Taschenspiegel. Natürlich hatten sich auch sämtliche Vassojewitsche eingefunden. Schließlich wollten sie erfahren, wer ihren alten Chef ermordet hatte. Der Professor stieg auf den großen Banketttisch, sah sich um und fing an. Wertes Auditorium, 2+2, nicht zum ersten Male finde ich Veranlassung, auf diese unbestreitbare Tatsache hinzuweisen. 2+2 ergibt 4. Immer und überall. Unterlassen Sie es mich anders ausdrücken. Ausgekochte Hammelknochen plus Salzsäure ergeben. Nun? Nescio, Domine Kollege. Die Summe heißt Gelatine. Dieser Stoff hierzulande fraglos noch wenig bekannt findet. Was? Miss Mayfair und Frau Bullrich werden es bestätigen. Bei uns zu Hause immer häufiger Verwendung in der feinen Küche. Bei der Komposition von Gelee beispielsweise. Aspik, Professor. Aspik. Daran zweifle ich nicht, Frau Bullrich. Auf welche Weise, wertes Auditorium, wird Gelatine hergestellt? Man nehme Knochen, reinige sie sorgsam und befreie sie sodann mittels Applikation von Salzsäure von anorganischen Bestandteilen. Das heißt, von phosphorsaurem und kohlesaurem Kalk. Zurück bleibt eine knorpelartige Substanz, welche man nun in Wasser so lange kocht, bis sie sich auflöst. Den bei milder Hitze reduzierten Sud lässt man erstarren, möglichst in Plattenformen. Bei Ermangelung solcher tut es auch ein flacher Teller. Und fertig ist die Gelatine. Ein spröder, glänzender, durchsichtiger Stoff, in Praxi die reinere Erscheinungsform von Glutin oder Knochenleim. No, Dankeschön für die Nachhilfe, aber ich sehe nicht ein, was das damit zu tun hat. Warten Sie es ab, Herr von Tafelspitz. Nach dieser Methode, welche, dies sei am Rande angemerkt, nach meinem französischen Kollegen Darcy benannt zu werden pflegt, hat Dimitri, unser Reiseführer, Gelatine produziert. Ja. Hier auf Burg Urosch. Er hat, wie Mr. Hedge bezeugt, Knochen gekocht, ja, nachdem er diese, daran kann ja wohl kein Zweifel obwalten, mit Hilfe der meiner Person entwendeten Salzsäure vorschriftsmäßig gesäubert hat. Bene, bene, Professor. Ma perché? Warum? Gelatine, Signor Peroni, wertes Auditorium, stellt eine im Endstadium relativ resistente Substanz dar. Eine Substanz, welche von Säuren, etwa der menschlichen Magensäure, nur langsam aufgelöst wird. Aha, ganz recht, mein lieber Hedge. Aha. Wir wissen, Drako Vasojevic hat das Cyankali nicht im Wein zu sich genommen. Angesichts der bekannt schnellen Wirkung des Giftes kann es ihm aber auch nicht in der vorher genossenen Speise beigebracht worden sein. So dachte man. Ja. Und so sollte man denken. Ja. Und wenn jedoch die Cyankali-Dosis in Gelatine eingeschossen war, so musste zwischen Einnahme und Resultat eine gewisse Zeitspanne liegen, eine halbe, eine ganze Stunde, je nach Stärke der Gelatineumhüllung. Das tödliche Gift befand sich also in einer der Speisen. Kibus kibi masculinum. Redet nicht, Doktor. Wie soll sein? Aber so werden Sie fragen, wie konnte es in diesem Falle geschehen, dass der als Vorkoster fungierende Dimitri nicht am Gift zugrunde ging? Ja, ja. Cyankali, wertes Auditorium, ist ein höchst intensives Gift. Die tödliche Dosis liegt noch unter einem halben Gramm. Das bedeutet, die zur Ausführung des Mordes notwendige Gelatinekapsel brauchte nicht größer zu sein als, sagen wir, ein Getreide oder ein Pfefferkorn. Eine so winzige Kapsel kann mit Leichtigkeit für eine gewisse Zeit im Munde verborgen gehalten, unbemerkt auf einen Löffel geschoben und mit diesem in die Schüssel des Opfers praktiziert werden. Besonders einfach erscheint eine solche Manipulation, oder sollte ich korrekter Linguapulation sagen, wenn es sich bei der betreffenden Speise um eine Graupensuppe handelt. Sieht doch eine kleine Kapsel aus heller Gelatine mit einem ebenfalls hellen Cyankali-Kern einer Graupe täuschend ähnlich. Ah, darum sah Dimitri beim Vorkosten so eingespannt aus. Ja. Naja, wenn er das Ding aus Versehen runtergeschluckt hätte, dann... Ein ganz besonders heimtückischer Mord. Aber plausibel, so wie Sie es erklärt haben, Professor Van Dusen. Ich bin überzeugt. Wir alle sind überzeugt. Dimitri hat meinen Vater getötet, aber... Warum, Professor? Warum? Das verstehe ich nicht. Meine Ausführungen, wertes Auditorium, sind noch nicht beendet. Dimitri, der Mörder, war lediglich ausführendes Organ. Ich muss Sie unterbrechen, Professor. Milos ist zurück. Der Bote, den mein Vater nach Katarau geschickt hat. Milos! Hast du das Lesegeld? Jawohl, Chef! Ja. Mutter, Mann mit dem Geld war da. Und was dann auf Burg Urosch los war, das hätten Sie erleben sollen, meine Damen und Herren. Welch ein Jubel, welch ein Leben. Alle drängten sich um Milos und seinen Sack voller glänzender Silbertaler. Mord und Mörder waren vergessen, oder besser, wären vergessen gewesen, wenn Van Dusen sich nicht energisch Gehör verschafft hätte. 33, 34... Ruhe! 35, ich ersuche 36, um Ruhe. Lassen Sie mich, wenn ich bitten darf, meinen Vortrag in aller gewohnten Kürze zu Ende. 39, 40, oder haben Sie kein Interesse daran zu erfahren, wer Drako Vasojevic wirklich getötet hat? Was? Aber das wissen wir doch, Professor. Dimitri. Wie ich bereits anmerkte, war Dimitri lediglich Handlanger, Helfershelfer, Befehlsempfänger. Er hat den Mord begangen, in der Tat. Doch ein anderer führte ihm die Hand, ein anderer plante, zog die Drähte. Dieser andere ist der eigentliche, der wahre Mörder. Der Mörder von Drako Vasojevic und von Dimitri. Dimitri hat Selbstmord begangen. Nullo modo, Dr. Bullrich. Dimitri wurde ermordet. Zwei gewichtige Gründe hatte der Mörder für diese seine Tat. Erstens, nachdem er meine Unterredung mit Mr. Hatch entnommen hatte, ich sei seinem Komplizen auf der Spur, wollte er diesen daran hindern, ihn zu verraten. Und zweitens, der vorgetäuschte Selbstmord hatte die Funktion, Dimitri als Sündenbock auszuweisen und so die Aufmerksamkeit vom Drahtzieher im Hintergrund abzulenken. Wieso vorgetäuscht? Sein blutiges Messer lag doch direkt daneben. Eine präparierte falsche Spur, welche uns in die Irre führen sollte. Wie das geschulte Auge des Pathologen zweifelsfrei festzustellen in der Lage ist, wurde die tödliche Halswunde nicht durch das aufgefundene Taschenmesser verursacht, sondern durch ein Rasiermesser. Ah, Rasiermesser, Rasiermesser, da war doch was da. Wessen Hand, wertes Auditorium, führte das Rasiermesser? Der Schauplatz des Mordes an Dimitri, jenes verschlossene und bewachte Kellergewölbe, in welchem sich allein die 8 Mitglieder unserer Reisegesellschaft aufhielten, lässt keinen anderen Schluss zu. Einer von uns. Der Mörder ist einer von uns. In der Tat, Frau Bullrich. Und nur ein Mitglied der Gesellschaft besitzt ein Rasiermesser. Ja. Tafelspitz! Herz auf, Herr Professor. Machen Sie ihn nicht lächerlich. Lassen Sie mich bitte fortfahren. Wie kommt es, so lautet die nächste an meine Vorbemerkung anknüpfende Frage, wie kommt es, dass Herr von Tafelspitz und nur Herr von Tafelspitz im Besitz eines Rasiermessers ist? Ja. Und? Ich, Mr. Hatch, Dr. Bullrich, Signor Peroni, wir führten dieses der männlichen Toilette so notwendige Instrument nicht mit uns, waren wir doch lediglich auf einen kurzen Tagesausflug vorbereitet. Anders Herr von Tafelspitz. Er rechnete ganz ohne Frage mit einem mehrtägigen Aufenthalt. Havannas hatte er sich auch genug eingesteckt. Und diese hochinteressante Tatsache, wird das Auditorium, macht es möglich, zu den Motiven, den Hintergründen der gesamten, auf den ersten Blick so kompliziert wirkenden Affäre vorzudringen. Dimitri mit von Tafelspitz im Bunde und von ihm bezahlt, führte uns auftragsgemäß an einen Ort, an welchem wir überfallen und gefangen wurden. Tafelspitz war im Bilde. Weshalb? Keine Frage. Er selbst hat den Überfall organisiert, zusammen mit Drago Vasojevic. Versteht sich. Sie könnten recht haben, Professor. Es sind öfter Botten zu Vater gekommen aus den österreichischen Gebieten Bosnien, Katarow. Und er hat uns nie gesagt, worum es ging. Incredibile. Warum sollte Herr von Tafelspitz mit einem Räuberhauptmann konspirieren? Herr von Tafelspitz ist beim Finanzministerium in Wien angestellt. Dieses Ministerium verwaltet bekanntlich die von Österreich besetzten Gebiete auf dem Balkan. Ohne jeden Zweifel ist Österreich höchlichst daran interessiert, seinen Besitz durch die Einverleibung des bis dato unabhängigen Fürstentums Montenegro abzurunden. Unruhen an der Grenze, Räubereien, Überfälle kämen der Wiener Politik durchaus gelegen. Würden sie doch vor der Weltöffentlichkeit eine spätere österreichische Invasion rechtfertigen, welche ich ja nur, so das Kalkül, einem krisengeschüttelten Landstrich Ruhe und Frieden brächte. Raffiniert. Dann ist Tafelspitz ja sowas wie ein Geheimagent. So scheint es, Miss Mayfair. Drago Vasojevic, davon bin ich überzeugt, war in diese politische Dimension keinesfalls eingeweiht. Für ihn ging es lediglich um eine geschäftliche Vereinbarung. Tafelspitz hatte sich erboten, ihm eine Gruppe finanziell potenter Opfer zuzuführen. Damit die Motive, die wirklich hinter der Sache standen, auch fernerhin verborgen blieben, war Tafelspitz von Anfang an entschlossen, den Mitwisser Häuptling Draco nach durchgeführtem Überfall zu töten. Zu diesem Zwecke hatte er sich mit einer Stange Zyankali versehen. Die präzisen Details der Untat, welche sein Handlanger Dimitri auf seine Anweisung auf die bereits geschilderte Art durchführte, hat Tafelspitz, wie ich annehme, erst auf Burg Urosch konzipiert. Nach der Bestimmung Dimitris zum Vorkoster. Ich bin am Ende, wertes Auditorium. Der Fall ist gelöst. Bravo! Du warst es also. Du hast ihn getötet. Die Blutrache wird dich verschlingen. Ich sag nix. Gar nix, sag ich. Hättest du das gedacht, Balthasar? 4 Menschen hat er umgebracht. Der nette Herr von Tafelspitz. 4 teuerste? Quatur? Ich zähle deren nur 2, den Räuberhauptmann und Dimitri. Na, und der arme Monsieur Grenouille? Und der Kutscher? Die hat er doch auch auf dem Gewissen. Toll, wie Sie das alles rausgekriegt haben, Professor. Vielleicht mache ich ein Buch daraus. Räuber, Mörder, Detektive oder so ähnlich. Das lassen Sie mal, liebe Miss Mayfair. Professor Van Dusen darf nur einer literarisch ausschlachten und der heißt Hutchinson Hedge. Naja, ist ja eigentlich auch gar kein Stoff für Rhoda Mayfair. Die ist eher für Liebe und Leidenschaft. Was, Franco? Sie, Sie, Carissima. Professor Van Dusen, wie können wir Ihnen unsere Dankbarkeit beweisen? Na, ganz einfach. Rücken Sie sein Lösegeld wieder raus. Oh. Unmöglich, Mr. Hart. Warum? Das würde gegen unsere Berufsehre verstoßen. Ein Reiber gibt niemals etwas zurück. Wie wäre es denn mit der Würde eines Ehrenhäuptlings der Sippe Wasajewitsch? Würden Sie das annehmen, Professor? Professor Van Dusen, Poglavica honoris causa? Warum nicht? Abgemacht. Sie sind frei, alle. Bis auf Tafelspitz natürlich. Der bleibt hier. Na, Schicksal. Und das verdiente Schicksal hat ihn dann ja auch ereilt, den edlen Tafelspitz. Was genau mit ihm geschah, wollten wir gar nicht wissen. Am Abend dieses ereignisreichen Tages sahen wir restlichen sechs Katerhof vor uns liegen. Unser Abenteuer in Montenegro war zu Ende. Finis, finis, masculinum.